Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr hier seid. Das war ja ein ereignisreiches Wochenende. Im Dschungel werden kleine Ferkel in Todesstress versetzt. In Niedersachsen gewinnt Rot-Grün und in der katholischen Kirche, unserem Staat, im Staate, rumort es mächtig, nachdem zwei Kliniken eine vergewaltigte Frau abgewiesen haben. Wir haben hier in der Sendung ja auch darüber gesprochen. Ich bin gespannt, was es diese Woche alles so gibt. Ich bin gespannt auf eure Themen, weswegen ihr anruft. Und an dieser Stelle vielleicht auch schon mal der Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Lebenslüge. Dazu aber gleich dann noch Näheres. Ja, wir fangen an, wie immer, montags mit einer freien Themennacht. 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Der erste Anrufer ist Peter und Peter ist 49. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, das ist aber nett. Das sagen kaum Leute, die auch die Zuhörer noch grüßen. Peter, um was geht's denn? Ja, eigentlich hatte ich gedacht, mal mit dir über meine Freundin zu sprechen und über mich. Ja. Und es ist ganz einfach, ich werde jetzt 50, meine Freundin ist eine Polin, die ist 28. Na, ist eine Polin? Ja. Und die ist 28? Ja, 28. Okay. Wir sind jetzt schon fast 4 Jahre zusammen. Ja. Und ihr Vater hatte der Krebs und ist Weihnachten verstorben. Ihr Vater? Und, ja. Und Entschuldige, wenn ich so ein bisschen nachhake, weil die Leitung nicht so ganz gut ist. Ja. Ja, und das Problem ist halt bei ihr, dass sie also unwahrscheinlich im Alkohol versunken ist. Durch den Todesfall? Zusätzlich nimmt sie noch Diazepam und auch Tabor. Also zwei sehr, sehr, sehr harte Beruhigungsmittel. Ja, sie schläft dann manchmal 2-3 Tage. Wenn sie dann so mehr oder weniger genommen ist, sie dann nicht, sagt man, dass sie soll es lassen und so. Mhm. Ja, und sie trinkt dann, fängt meistens mit Bier an, Wodka. Und dann fängt sie natürlich auch an, dementsprechend aggressiv zu werden. Aggressiv. Ja, und wie gesagt, das Ganze fing eigentlich an so vor, kann man sagen, so vor 3-4 Monaten. Als ich gemerkt habe, dass ihr Vater wirklich so schwer krank ist, dass es bald nicht weitergeht. Peter, wenn es geht, halt doch mal dein Telefon still. Es klackt immer so. Mhm. Also, ist jetzt besser? Das werden wir jetzt sehen. Also es fing an, nachdem klar war, dass der Vater sehr schwer oder sehr todeskrank ist. Ja, er hatte also mehrere Krebssorten auf einmal und zum Schluss wurde er dann künstlich ernährt mit Sonden und so. Mhm. Das hat sie persönlich dann auch noch gemacht. Dann kam sie wieder aus dem Urlaub, da war sie dann also schon echt schwer verändert. Hat gelacht, im nächsten Moment hat sie geweint. Es steigerte sich dann immer mehr, hat auch immer mehr getrunken, ist immer aggressiver geworden, gewalttätiger geworden. Mhm. Waren also auch mehrere Polizeieinsätze, wo ich sie dann habe aus der Wohnung rausholen lassen. Und, also gewalttätig auch dir gegenüber? Ja, auch mir gegenüber. Mhm. Also wem gegenüber noch? Ja, hauptsächlich mir gegenüber, ne? Okay. Und weil ich ja meistens mit ihr alleine war. Aber auch wenn ich Besuch zu Hause hatte oder so, hat sie also nicht davor zurückgeschreckt, sondern sogar eines Tages hat sie mich dann mal im Prinzip auf der Toilette dann zusammengetreten, weil ich mich gar nicht wehren konnte in dem Moment. Und andere Leute haben sie dann runtergeholt, rausgebracht aus der Wohnung. Das ist ja heftig, auf der Toilette zusammengetreten zu werden von der eigenen Partnerin. Ja, ich habe eine künstliche Hüfte und ich kann mich in manchen Situationen natürlich nicht dementsprechend bewegen mehr. Mhm. Und wie gesagt, sie war da sehr angetrunken, sehr stark angetrunken und dann ist sie da auf mich los auf der Toilette. Und ich sage es jetzt mal so, was willst du denn so schnell machen? Mhm. Nochmal eine Frage zu Ihrem Vater. Wo ist der gestorben? Ja, der ist am ersten Feiertag in Weihnachten, also in Polen gestorben, in ihrer Heimatstadt. In Polen, in der Heimatstadt. Ja, und sie war direkt mit am Sterbebett. Ne? Mhm. Also, und sie hatte also echt Mühe mit zu kämpfen. Ne? So, jetzt sind einige Wochen vergangen seitdem. Und hast du den Eindruck, dass es schlimmer geworden ist mit ihr? Ja, es ist sehr schlimm. Also Die trinkt eigentlich täglich, steht morgens auf, fängt schon an zu trinken. Die trinkt und irgendwann nimmt diese Hammermedikamente. Ja, und irgendwann fängt sie an zu zittern und so. Und dann sagt sie, ja, ich brauche Beruhigungsmittel. Mhm. Ich sage, Mensch, lass es doch, das macht dich abhängig. Das macht dich noch kränker von. Mhm. Und ja, dann nimmt sie sich das trotzdem. Und dann irgendwann, entweder wird sie aggressiv, und eskaliert dann eben bei uns zu Hause, oder sie schläft ein. Gibt es denn Momente oder Situationen oder mal eine Stunde, irgendwann ein Zeitfenster, wo sie relativ klar ist, also ohne Alkohol und ohne die stark wirkenden Medikamente, dass du mit ihr normal reden kannst? Ja, das gibt es auch immer wieder zwischendurch. Dann entschuldigt sie sich oder weint und sagt, das tut dir leid, sie liebt mich ja so sehr. Ja. Und dann das ist das irgendwas, was mir auch so schwer macht, ne? Aber Peter, das schreit ja geradezu danach, offensichtlich kommt sie überhaupt nicht damit zurecht, was da passiert ist mit ihrem Vater. Das schreit ja geradezu danach, dass sie in eine ärztliche, psychotherapeutische oder gar klinische Behandlung muss. Ja, wir haben uns darüber schon mehrfach unterhalten und sie hat auch gesagt, bitte, ich muss mit Psychologen sprechen und reden. Und bei uns hier in der Gegend gibt es nicht so viele. Das ist der Nachteil. In welcher Gegend wohnst du denn? Ja, zwischen Bielefeld und Hannover. Ja. Gut, aber immerhin ist der Bielefeld und das Hannover. Ja. Daran soll es nicht scheitern. Da muss man halt ein bisschen weiter fahren und vielleicht wäre sogar ein Klinikaufenthalt für eine gewisse Zeit auch gar nicht so schlecht, um aus dem Gröbsten erstmal so rauszukommen. Ja, die Sache ist, wir haben uns ja schon mehrfach drüber unterhalten und sie hat auch gesagt, sie möchte gerne mit Psychologen sprechen. Sie möchte keinen und, oder möchte? Sie möchte gerne. Das ist doch schon mal gut. Und wie gesagt, gerade heute Mittag wieder war sie wieder mal ganz die Alte, ja. Also aufgestanden, die Wohnung aufgeräumt, sauber gemacht, kochen, ja. Sich um den Hund gekümmert. War also auch ganz liebevoll und so. Kann aber wieder wegbrechen. Ja, das kann von einer Sekunde zur anderen wieder wegbrechen. Peter, wenn sie schon die Bereitschaft hat, das ist ja schon mal sehr viel wert. Viele Betroffene wollen das ja nicht und dann wird es sehr kompliziert für die Angehörigen. Wenn sie die Bereitschaft hat, in ärztlich oder psychiatrisch-psychologische Behandlung zu gehen, dann nimm diese Gelegenheit, hilf ihr zu organisieren, wo sie hingehen kann und geht dann zusammen zunächst einmal dahin, bring sie dahin. Wir werden dir jetzt gerne behilflich sein, dir etwas rauszusuchen, wo ihr euch zunächst mal hinwenden könnt. Offensichtlich schafft sie es wirklich nicht alleine und es ist auch höchste Vorsicht geboten, wenn sie über so einen doch längeren Zeitraum schon diese Teufelsmedikamente einnimmt, die man nur unter ärztlicher Aufsicht und in bestimmten extremen Situationen mal eine Weile einnehmen darf, aber nicht so, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann nur noch kombiniert mit Alkohol ist natürlich die Hölle. Ja, ich habe ja auch gesagt, das macht natürlich extrem abhängig auch. Ja. Gerade dieses Carbor, ja. Beziehungsweise auch dann das Diazepan und so. Ja. Und man merkt das dann auch, die Abstände werden dann teilweise immer kürzer. Ja. Immer kürzer, ne? Immer mehr. 30 Tröpfchen, 50 Tröpfchen, 60 Tröpfchen, ja. Teilweise eine ganze Flasche Wodka dazu. Also alle Alarmsignale sind jetzt an und blinken. Peter, du legst bitte auf, wir melden uns nochmal bei dir wegen der entsprechenden Anlaufstellen und dann geht ganz schnell irgendwo hin. Das ist eigentlich schon ein Notfall, finde ich. Und da werdet ihr auch sofort irgendwo aufgenommen. Ja. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Gut, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, dann wünsche ich dir und deinen Zuhörern noch einen schönen Abend. Sehr nett von dir, wünschen wir dir und natürlich auch dir und deiner Partnerin alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Ciao. 0800 220 5050, freie Themennacht. Marianna ist hier, 41. Marianna, guten Morgen. Hallo. Marianna. Ja. So. Ich bin etwas aufgeregt. Das Thema ist, ich habe einen Ex-Freund, der möchte sich immer mit mir unterhalten und über Dinge sprechen, die in der Vergangenheit liegen. Und ich gebe ihm immer große Mühe, das mit ihm zu tun. Allerdings habe ich das Gefühl, dass wir uns im Kreise drehen und ich da nicht weiterkomme. Frage, mal so für die Fakten, wie lange seid ihr auseinander schon? Wir sind seit August auseinander und hatten danach immer noch telefonisch nochmal Kontakt. Ja. Und wie lange wart ihr zusammen gewesen? Wir haben ein Jahr lang uns gekannt. Ein halbes Jahr hat er bei mir gewohnt. Okay, also auch nicht so lange. Nein, nicht so lange. Und warum ist das auseinandergegangen? Das war sehr schleichend. Es kamen immer wieder Unstimmigkeiten, Diskussionen, die ganze Nacht anhielten, bis in die Morgenstunden gingen, die sehr geschlaucht haben. sehr viel Misstrauen, dann wieder sehr viel Nähe, sehr viel Liebe, aber dann wieder Misstrauen, dann wieder Streitigkeiten, dann wieder Diskussionen. Mhm. Das war sehr zermürbend. Wer hat denn dann den Schritt gemacht, zu sagen, ich will nicht mehr? Und das war ich. Das warst du. Das war ich, nachdem ich gemerkt habe, dass ich da nicht weiterkomme, dass ich nicht an ihn rankomme, dass diese periodischen, ja, Zusammenbrüche, mhm, über Schritte, diese Problematiken halt doch relativ periodisch wiederkamen und ich gemerkt habe, ich bin damit komplett überfordert. Ich kann nicht mehr, ich möchte es auch nicht mehr. Also du bist mit dir auch im Reinen, dass du diese Beziehung abgebrochen hast. Ja, es ging nicht anders. Du möchtest auch kein Zurück. Es geht kein Zurück. Es gibt für mich kein Zurück. Ich habe ein Kind, das Angst hat vor diesen Menschen. Mhm. Ich habe... Hat er Angst vor dem... wie alt ist dein Kind? Mein Sohn ist 8 Jahre alt. Und warum hat er Angst vor diesen Menschen? Weil er es an... Also er hat schon mitgekriegt, dass es davor schon mal Übergriffe gab und... Wie Übergriffe? Er hat dein Kind geschlagen? Nein, ihn nicht. Mich. Also beziehungsweise er war halt... Ach, es gab... Ja, genau. Also, es gab am letzten Augenblick, gab es halt einen Übergriff. Ich wurde geschlagen und gewürgt und meiner Freiheit beraubt und mein Sohn hat das mitbekommen. Deine Freiheit beraubt, was heißt das? Wie bitte? Deine Freiheit beraubt, was hat er gemacht? Naja, ich durfte das, die Wohnung nicht verlassen. Es gab Gespräche, wenn ich dann sagte, ich brauche jetzt Abstand und er mir den nicht geben wollte, hat er mich einfach daran gehindert, das Haus oder die Wohnung oder überhaupt mein Rückzug für mich, meine Ruhe zu bekommen. Und das Kind hat das mitbekommen? Das hat das Kind zweimal mitbekommen und beim zweiten Mal, beim ersten Mal sagte er noch, vertraue ihm und probieren wir es nochmal, das kann ja jedem mal passieren. Mhm. Und beim letzten Mal hat das dann mitbekommen und ja, der Louis, der hat dann halt große Angst in der Nacht. Verständlicherweise, wenn ein 8-Jähriger so was mitkriegt. Wie alt ist dein Ex-Freund? Hm? Wie alt ist dein Ex-Freund? Der ist 31. 31. So, jetzt zu der Jetzt-Situation. Ihr telefoniert, er ruft an. Nein, ich habe es geschafft, 2 Monate komplett gar nicht mit ihm zu sprechen. Ich bin nicht rangegangen ans Telefon. Er hatte sich auch ein bisschen zusammengenommen und hat nicht mehr angerufen. Aber immer noch kam SMS und aber es war nicht mehr so, wie es davor mal war, dass immer das Telefon klingelte und ich überhaupt keine Ruhe kriegte bis mitten in die Nacht oder das Gespräch geführt worden sind, die irgendwie niemanden weitergebracht haben und wo wir uns nur gestritten haben. Er will immer nur noch immer und immer wieder mit dir sprechen über die Beziehung und mit der Intention, dass er zurück will. Er will eigentlich Frieden und Ruhe haben und die möchte ich auch, aber ich habe das Gefühl, er versteht mich nicht, es kommt nicht an. Will er wieder zurück zu dir? Er liebt mich, ja, er möchte, dass wir wieder zusammen sind, beziehungsweise ich glaube, dass er Frieden möchte und dass er Harmonie und Ruhe möchte. Aber mit dir zusammen eben? Naja, also ich habe ihm schon erklärt, dass das nicht mehr mit mir zusammen geht. Geht er dir auf die Nerven? Naja, es berührt mich sehr, weil... ich innerlich immer die Hoffnung hatte, dass ich ihm zumindest so viel bedeute, dass er sich in Therapie begibt und erstmal für sich analysiert und selber auf die Reihe kriegt, was er da eigentlich getan hat. Und würdest du so weit gehen, dass er dich stalkt? Ja, das ist Stalking. Ja, für mich ist das Stalking. Oh ja, das ist natürlich dann schon eine sehr harte Beschuldigung. Wie oft so in der Woche beispielsweise tritt er denn an dich ran? Einmal in der Woche. Ist es jetzt geworden, es ist jetzt sehr wenig, es gab Zeiten, da war das 30 Mal am Tag. 30 Mal am Tag? Hat er sich gemeldet, irgendwie? Ja, mit Telefonanrufen, einer nach dem anderen, SMS, stundenlang. 30 Mal am Tag? Das war schon sehr extrem, aber das ist jetzt Gott sei Dank weniger geworden. Einmal in der Woche hat sich das schon sehr reduziert. Ja, das hat sich sehr reduziert. Wie ist denn deine Position, deine Haltung dann während dieser Gespräche? Ich habe dann überhaupt gar keinen Kontakt mehr gepflegt. Ich habe komplett den Kontakt unterlassen. Und wenn er sich jetzt meldet, meldet er sich per SMS? Es ist dann gewesen, dass es jetzt bis vor, vorgestern habe ich dann gedacht, okay, ich habe genug Kraft, ich habe genug Stärke. Ich kann mit ihm reden, um einen vernünftigen Abschluss zu finden, weil er immer noch Fragen hatte, weil er immer noch irgendwas klären wollte. Und da hatte ich die Kraft und habe also dann auch mit ihm gesprochen. Und es war ein gutes Gespräch. Mhm. Und ich habe zugehört, ich habe ihm erklärt und ihm vermittelt, dass es für mich nicht mehr geht. Mit der klaren Aussage. Und dass ich gern die Vergangenheit lassen sein möchte. Wie lange hat dieses Gespräch gedauert? Oh, ich glaube, das waren 5 Stunden, die wir telefoniert haben. Mhm. Hat er sich denn danach jetzt nochmal gemeldet? Ja. Ach. Er hat also danach nicht losgelassen, sondern hat eigentlich genau das getan, was mir halt das Unangenehmste ist. Es ist wieder in diesen gleichen Fluss gegangen, dass dann plötzlich drei Nachrichten da waren oder vier Nachrichten. Und das. Marianne, ich lese hier gerade etwas. Für mich ist sehr erstaunlich, dass ich weiß gar nicht, wie das jetzt gekommen ist. Wir haben ihn auch in der Leitung. Mhm. Weißt du das? Ich ahne es. Ich wusste es natürlich jetzt nicht. Wie heißt er? Thomas. Thomas, Thomas, hörst du mich? Ja, ich höre es. Ich höre euch. Ja, du hörst uns, das ist ja super. Mann, Thomas, jetzt habe ich gerade sehr ausführlich mit der 31 bist du, ne? Sagte Marianne. Ja. Ja. Du hast mitgehört, was Marianne gerade gesagt hat? Ich habe alles mitgehört, ja. Warum lässt du sie nicht in Ruhe? Ich kann es dir nicht genau beschreiben. Ich kann es für mich selber nicht genau beschreiben. Es ist nicht so, dass ich sie belästigen möchte. Bitte, weil du? Zwischen uns. Ich möchte sie nicht belästigen. Das wollte ich niemals. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, warum das alles so gelaufen ist. Und, aber sie fühlt sich ja belästigt. Sie benutzt sogar den starken Vorwurf des Stalken. Du weißt, was das bedeutet. Ja, dazu muss man aber auch sagen, da gibt's die Geschichte ist ein bisschen länger und ein bisschen größer. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht in Phrasen verlieren, beziehungsweise da irgendwas gut reden oder sowas. Es gab auf jeden Fall Zeiten, die da habe ich komplett überdreht. Mhm. Gar keine Frage. Aber ich hatte eigentlich immer nur im Sinn, dass zwischen uns beiden alles klar ist, alles rein ist. Wir haben uns so sehr geliebt, so sehr geschätzt. Mhm. Ist dir denn klar, dass die Marianne dich nicht mehr als Partner haben will und dass sie dich nicht mehr liebt? Ist dir klar. Ich frage nochmal ganz, ganz klar, Marianne, liebst du den Thomas? Moment, ich frage Marianne. Marianne, liebst du den Thomas noch? Ich habe Gefühle für ihn, aber ich kann die nicht, wenn wir in diese Unterhaltungen gehen, wenn es wieder Diskussionen anfangen, dann verschwindet die Liebe komplett. Mhm. Wenn ich alleine bin und mein Leben lebe, spüre ich sehr deutlich, dass mir dieser Mensch unglaublich viel bedeutet. Aber sobald wir zusammen telefonieren oder ich sehe, welche Seite er mir zeigt, verschwindet diese Liebe sofort wieder komplett, ja. Dennoch machst du es ihm natürlich mit dieser Aussage auch etwas schwer. Natürlich mache ich es ihm schwer. Ich mache es ja auch für mich schwer. Es steht außer Frage. Für mich ist ja ganz wichtig, deswegen frage ich dich auch nochmal. Mhm. Du willst mit ihm hundertprozentig nicht mehr zusammen sein. So ist es, ja. Ganz klar von dir. Ohne Wenn und Aber. Da sind noch irgendwie Gefühle, weil man sich mal gemocht hat und vielleicht auch schöne Sachen erlebt hat. Aber definitiv, du willst nicht mit ihm zusammen sein. Ich will nicht mehr mit ihm zusammen sein. Du möchtest auch keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Ich möchte auch keinen Kontakt haben. So, Thomas. Ich würde gerne mit ihm das Gespräch, das wir versucht haben zu führen, als es gestern oder vorgestern, dass wir einfach in Frieden wirklich gehen. Uns verabschieden können. Ja. Thomas, was sagst du? Ich sage, dass der Frieden für mich so nicht existiert. Du musst ein bisschen anders reden. Es tut mir leid, ich bin sehr, sehr aufgeregt und sehr emotional. Verstehe, ist okay. Ist mir wichtig, dass ich dich verstehe. Dieser Frieden, den die Mari propagiert, beziehungsweise den sie möchte, der existiert für mich so überhaupt gar nicht. Ja klar, weil du auch der Abgewiesene bist. Es hat noch nicht mal etwas damit zu tun. Mir geht es im Moment auch nicht um eine Freundschaft, um eine Beziehung oder sonst etwas. Um was geht's hier? Es tut einfach nur weh, dass wir es einfach nicht schaffen, miteinander vernünftig umzugehen. Thomas, das verstehe ich ja, wenn man das... Die Mari hat gerade ganz, ganz schöne Dinge gesagt. Sie klingt auch sehr ruhig und sehr besonnen. Aber sobald wir telefonieren, ist das überhaupt nicht der Fall. Ich darf nicht ausreden. Sobald ich irgendetwas sage, was ein bisschen zu weit ist oder zu weit sein könnte, werde ich unterbrochen. Mhm. Sie legt auf. Ja? Aber Thomas... Und das ist einfach pure Gewalt. Ja, nachdem wir auseinandergegangen sind, haben wir uns noch getroffen. Das war sogar schön. Wir konnten uns auch da niemals vorstellen. Thomas, geh doch mal aus der Vergangenheit raus. Eigentlich will ich gar nicht mit dir darüber sprechen, was da mal war und wie ihr euch getroffen habt und so. Es geht doch nur um die jetzt, wie die Sache jetzt ist. Die Sache ist jetzt so, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben will. Das muss man doch akzeptieren. Ich appelliere auch an deinen Stolz. Du, das musst du doch hinnehmen. Du kannst doch jetzt nicht da stehen und jetzt irgendwie deine Gefühle in den Vordergrund spielen oder irgendetwas dran. Das möchte ich gar nicht. Das möchte ich wirklich nicht. Warum, aber warum akzeptierst du es denn nicht? Ich akzeptiere es sogar. Du musst es sogar akzeptieren, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Es ist einfach etwas in mir, was da etwas gerade biegen möchte. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Vorschlag. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass es anders funktioniert und dass auch ich so zu meiner Ruhe finde. Ja, aber sie will jetzt diesen Weg einschlagen. Und so sind nun mal die Dinge, dass du gar keine andere Möglichkeit hast. Genau, die hatte ich nie. So. Denn egal, was sie sagt, das ist immer Gesetz. Ja, offensichtlich bist du auch verletzt und wir wollen gar nicht in die Vergangenheit steigen. Vieles ist da vielleicht schiefgelaufen. Ja. Aber das kann man auch nicht mehr gerade biegen, indem man jetzt endlos und endlos und endlos redet. Vielleicht habt ihr ja die Chance, wenn ihr euch jetzt mal in Ruhe lasst, beide, dass ihr vielleicht in einem halben oder in einem Jahr nochmal wie zwei vernünftige Menschen mit dem entsprechenden Abstand miteinander reden könnt. Jetzt seid ihr so in euren Systemen drin, du auch, Thomas, dass du ja gar nicht mehr richtig klar im Kopf sein kannst. Das einzig Kluge, sage ich dir jetzt wirklich nicht, um dich jetzt irgendwie fertig zu machen, das wirklich Kluge, auch für dich, um dich und deine Emotionen auch zu schützen, finde ich jetzt wirklich radikal zurückzugehen, nichts mehr zu machen. Lass die Sache erstmal in Frieden ruhen. Aber ist das nicht nur ein gekünstelter Frieden? Ist das nicht nur irgendetwas, was sein muss? Ja, es muss sein. Das, was wir beide nicht eigentlich gar nicht möchten. Doch, sie möchte es. Sie möchte es. Du versuchst immer irgendwas reinzuprojizieren bei ihr. Sie hat hier jetzt gerade gesagt, vor unendlich vielen Leuten als Zeugen, sie will nicht mehr. Du kannst dir jetzt nicht unterstellen, dass sie eigentlich doch noch will. Das habe ich doch gar nicht getan. Warum kommt das dir so vor? Weil du nicht eindeutig sagst, okay, ich gehe auf Rückzug und mach Schluss. Ja, aber schau mal, das ist halt ein bisschen intensiver und das geht ein bisschen tiefer. Und da auch du mir sagst, ich soll nicht in der Vergangenheit sein, kann ich dazu nicht mehr so ganz viel sagen. Aber ja, ich bin schwer verletzt und ja, ich bin schwer enttäuscht. Mhm. Und ja, ich finde es sehr, sehr schade, dass ich nicht mehr die Möglichkeit bekomme, einfach Frieden zu machen. Dass ich der Idiot schlechthin bin. Ist egal, was ich sage. Ist egal, wie ich was interpretiere. Ich bin einfach nur der Idiot. Ja, Mensch, dann sei doch mal ein bisschen zornig auf sie. Dann sei doch mal zornig und sag, dann rutsche mir den Puckel runter. Aber ich möchte das gar nicht. Verstehst du, sie ist mir nicht egal. Die Sache zwischen uns beiden ist mir nicht egal. Egal, ob wir zusammen. Thomas, du hängst wie eine Klette an dieser Sache und an dieser Frau. Wirklich, du klammerst an dieser Frau fest und an all dem, was du dir da zurecht gedacht hast und welche Sehnsüchte du auch hast. Es ist nicht so, diese Frau will dich nicht. Du gehst dieser Frau auf den Nerv. Ich möchte der Marianne eine Frage stellen. Okay. Hat sie nicht, oder hast du nicht auch den Wunsch, dass es eigentlich anders läuft, dass wir uns einfach unterhalten können, wenn wir mal miteinander sprechen? Aus welchen Gründen auch immer. Okay, eine klare Frage an Marianne. Ich habe genau den gleichen Wunsch immer gehabt. Okay, gleich die Frage an Marianne. Mhm. Hast du diesen Wunsch nicht auch? Ich hatte diesen Wunsch. Ich hatte sogar diesen Wunsch, dass der Thomas sich Hilfe sucht, damit ich einfach mit ihm ein vernünftiges Gespräch führen kann, wo ich weiß, er hat sich auch selber reflektiert. Nicht selber nur sich, sondern über eine dritte Person, vielleicht einen Therapeuten, einen Psychologen. Also ich zum Beispiel brauchte eine Therapeutin, um überhaupt erstmal einen Boden zu kriegen und wieder Ruhe zu finden. Und das war für mich, als es gelaufen war, eine Voraussetzung, wo ich sagte, Thomas, wir können uns gerne wieder unterhalten, aber ich möchte bitte, dass du etwas tust und nicht, dass du, wenn du mit mir sprichst, immer wieder diese Vergangenheit hochgeholt wird und immer wieder irgendwelche, wir drehen uns da im Kreise. Ich möchte ein vernünftiges Gespräch mit dir. Ja, ich will das. Ja, aber jetzt sagst du ja, dass du doch wieder willst. Aber nicht jetzt und nicht so. Verstehst du, Domian, genau das? Ja, das ist natürlich keine klare Haltung. Nicht jetzt und nicht so, ja wann dann und wie. Also wenn, dann musst du auch eine klare Linie fahren, Marianne. Meine Linie ist, ich möchte jetzt, so wie es ist, überhaupt keinen Kontakt. Wenn wir in 1, 2, 3 Jahren, wenn sich hier die Wogen gelegt haben, könnte ich mir vorstellen, mit ihm wieder zu telefonieren oder zu sprechen. Das ist ein Wort. Aber nicht so. Thomas. Das ist das Entscheidende, der entscheidende Satz jetzt. Da kann man nichts mehr hinzufügen, gar nichts. Das musst du akzeptieren. Wenn du es nicht akzeptierst, bist du wirklich ein Stalker. Es geht nicht darum, dass ich es Tier. Ja, was geht's dir? Sogar sehr, sehr gut. Es geht darum, dass es immer wieder Widersprüche gibt. Das ist völlig egal. Sie hat gerade eine ganz klare Aussage gemacht. Da gibt es keinen Widerspruch an der Aussage. Sie will die nächsten Jahre nicht mit dir sprechen. Da gibt es keinen Widerspruch drin. Warum akzeptierst du das denn? Du bist so reingebissen in die Sache. Wer hat denn eigentlich den, wie ist das eigentlich entstanden? Wer hat gewünscht, dass wir uns hier zu dritt unterhalten? Naja, letzten Endes waren wir beide das wahrscheinlich, beziehungsweise sogar ich. Denn ich habe mir einfach gewünscht, dass wir ein neutrales, also dass eine neutrale Person dabei ist. Thomas, ich will dich ja gar nicht jetzt, du darfst das nicht missverstehen, ich will dich ja gar nicht hier irgendwie voll anfahren. Ich bin komplett neutral von außen. Auch das, was ich gerade gesagt habe, sage ich auch für dich zum Schutz, damit auch du zur Ruhe kommst. Wir können jetzt nicht weiterreden, weil wir würden uns im Kreis drehen. Es ist ein ganz klarer Satz gefallen von Marianne. Marianne, sie möchte in den nächsten Jahren nicht mehr mit dir sprechen. Bitte, Thomas, halte dich dran. Wenn es dir auch noch so weh tut, wenn du auch sehr verletzt bist, glaube ich dir alles. Es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Jetzt musst du zurückgehen. Wahrscheinlich wirst du in einem Jahr ganz anders drauf sein und auch vielleicht ganz anders mit dir reden können. Jetzt nicht. Wenn du es nicht schaffst, hol dir Hilfe von außen. Meine lieben beiden, das sprengt die Zeit uns die Sendung weg. Ich kann nicht länger mit euch reden. Ich danke. Ich wünsche euch beiden, dir Thomas auch von Herzen und Marianne alles Gute und dass ihr jetzt eine klare Linie gefunden habt und finden werdet. Alles Gute von Herzen beiden. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und nun zu unserem Thema diese Woche. Thema in der Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Lebenslüge. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ihr ganzes Leben schon eine große Lüge mit sich herumtragen oder getragen haben. Vielleicht aus Scham oder aus Furcht oder aus Rücksicht auf irgendjemanden. Diese Lüge kann ein Verbrechen sein, das ihr vielleicht mal begangen habt oder ein Doppelleben, das ihr lebt. Vielleicht auch eine ganz geheime Leidenschaft, für die ihr euch schämt. Vielleicht habt ihr wirklich mit niemandem, unter Umständen seit Jahrzehnten, nicht darüber gesprochen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon mal an per Mail domian@wdr.de oder ruft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet. Lebenslüge oder Lügen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, um 1.29 Uhr geht es weiter mit dem Werner. Werner ist 66. Guten Morgen, Werner. Jan, meine Frau ist am 12. Werner, der war am Anfang, warst du nicht zu hören. Entschuldige bitte, ich hab dich nicht verstanden. Du hörst mich jetzt gut. Ich höre dich gut, ja. Schön, dass du da bist, Werner. Ja. Um was geht's denn bei dir? Also, meine Frau ist am 12.11. vorigen Jahres gestorben. Wir waren 26 Jahre zusammen und davon 19 Jahre verheiratet. Mhm. Meine Frau hatte Krebs gehabt, Lungenkrebs, und man hatte ihr gesagt, dass sie noch ungefähr 1 bis 1,5 Jahre zu leben hätte. Mhm. Ist aber dann trotzdem plötzlich am 12.11. gestorben, und zwar im Krankenhaus in Dernbach. Mhm. Und muss dazu sagen, das war meine zweite Ehe. Mhm. Und meine Frau, das war meine große Liebe. Wir hatten eine fantastische Ehe gehabt. Da gab es kein böses Wort oder sowas. Also es war wunderbar. Und am 13.12. ist mein Hund Jenny gestorben. Das war unser Kind. Und das war für mich der Super-GAU. So, und seitdem bin ich ganz alleine. Und ich komme damit immer schlechter zurecht und ich kann auch die Trauer nicht bewältigen. Ich hatte schon mal mit dem Hospiz in Koblenz gesprochen und die haben mir auch gesagt, als das Gespräch angefangen hat, also eins können wir nicht, wir können ihnen nicht ihre Frau zurückgeben oder ihren Hund, das geht nicht. Ne? Und da war ich direkt schon mal so geschockt, habe ich das wieder alles abgebrochen. Eine Frage, du hast gerade gesagt, deine Frau ist im Krankenhaus gestorben. Ist sie im Krankenhaus oder in dem Hospiz gestorben? Nein, die ist im Krankenhaus gestorben. Die ist sonntags morgens hatte sie Blut verloren. Die ist nicht an Krebs gestorben. Ne? Ah, ja. Die hat ein Magengeschwür gehabt und dieses Magengeschwür ist durchgebrochen. Und anschließend auch noch eine Magenwand. Und da haben die, weil meine Frau auch körperlich sehr, sehr unterernährt war, sie hatte nur noch 42 Kilo, hat es der Körper einfach nicht mehr geschafft, das irgendwie aufzuholen wieder, was sie da mit ihr gemacht haben. Ja. Wie kommt dein Kontakt zu dem Hospiz? Man hatte mir im Krankenhaus gesagt, die haben auch gemerkt, dass ich unheimlich leide. Da hatte man mir gesagt, ich soll mich mal an diese Leute wenden, dass die mit mir sprechen. Mhm. Und aber als die sofort gesagt haben, hier so und so ist die Sache und wir können ihnen so gar nicht helfen, da habe ich das dann wieder abgebrochen. Aber es ist bei mir mittlerweile so schlimm, dass ich mir jeden Abend kräftig Alkohol nehme und noch 3 oder 4 Schlaftabletten, um überhaupt zu schlafen. Wie verbringst du die Tage? Was machst du so? Das ist ja noch das Schlimme dabei. Wir hatten noch einen Umzug gehabt, ne? Und den Umzug habe ich jetzt alleine gemacht. Wir hatten uns das Haus zusammen ausgesucht, meine Frau und ich. Mhm. Und da habe ich jetzt im Moment halt eben tagsüber genug zu tun. Aber so ab 17 Uhr, da geht meine Trauer dermaßen sowas von schlimm los, dass ich auch nachts überhaupt nicht mehr schlafen kann. Mhm. Und, das heißt, ihr hattet euch noch ein neues Haus ausgesucht, das ihr einziehen wolltet. Ist das tagsüber so nicht dann so für dich, dass du ständig immer daran denkst, was würde deine Frau jetzt dazu sagen und wie würde ihr das gefallen und was würde sie wohin stellen und so weiter? Ja, das ist auch, meine Frau hat alles in der Richtung gemacht. Die war kreativ und was weiß ich, also das bin ich halt eben nicht. Ne? Mhm. Und ich werde natürlich auch hier nicht wohnen bleiben, weil es ist viel zu groß für mich. Ne? Mhm. Ich bin jetzt ganz alleine und deswegen werde ich auch bei Gelegenheit hier wieder ausziehen. Ich habe das auch nur genommen, um erstmal die Sachen unterzustellen, die wir alle hatten. Ne? Ja, ja. Da hast du den Umzug gemacht, als deine Frau schon tot war. Ja, ja. Ganz genau, das so sieht es aus. Anstrengend. Es gibt sonst keine nahen Verwandten, Freunde, die dich unterstützen können? Doch, ich habe einen Sohn, aber der kümmert sich auch nicht sehr viel um mich. Der hat mir an Weihnachten hat er gerade mal 1 Stunde und 10 Minuten Zeit gehabt für mich. Und meine Freunde, die von denen bekomme ich immer so Ratschläge. Ja, Werner, stell dich nicht so an, das Leben geht weiter und so weiter und so fort. Und für mich, ich sehe da irgendwie keinen Sinn mehr. Ich bin immer wirklich nach wie vor fassungslos, wenn ich das so höre und ich höre es immer wieder, dass dann Leute oder Freunde, Angehörige sagen, ja, das Leben geht ja weiter oder das Leben muss ja weitergehen. Das sagt man nicht zu jemandem, der so schwer trauert. Das sagt man nicht. Wie soll man damit Hilfe bewirken? Ja, das sind so dumme Sprüche. Mhm. Also, und dein Sohn hat dich nicht mal zu Weihnachten eingeladen zu sich nach Hause? Nee. Ist das Verhältnis nicht gut? Ich würde mal sagen, es war schon schlechter gewesen, weil Diane, das war meine zweite Ehefrau und seine Mutter war meine erste Ehefrau. Mhm. Und damals ist halt eben einiges passiert, was hätte eben nicht passieren dürfen. Mhm. Und das hält er mir heute noch nach. Ach so, aber das ist sehr, sehr lange her. Ja, das ist 30 Jahre her. Und das ist dein einziges Kind, dieser Sohn? Das ist mein einziges Kind, ja. Also im Klartext, da sind zwar Leute, aber die sind dir nun überhaupt keine Hilfe. Nein, kein. Oder im Gegenteil sogar, dass sie dich noch trauriger werden lassen. So sehe ich das auch im Moment. Das heißt Heiligabend, was hast du Heiligabend gemacht? Habe ich hier gesessen, habe geheult. Es tut mir total leid, Werner. Ja. Es tut mir auch total leid, dass deine Frau so früh verstorben ist und dass das alles jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich kann dir nur sagen, dass die schlimme Trauer und der schwere Schmerz, dass das zunächst mal was ganz Normales ist. Das geht auch nicht weg, ne? Doch, es wird irgendwann weggehen, aber manches braucht eben seine Zeit. Es sind ja mal gerade erst ein paar Wochen her, Mann. Es ist so ein paar Monate. 12.11., das ist nicht lange her. Wenn man 26 Jahre das große Glück erlebt hat und wird da rausgerissen, ist man verzweifelt und ist man am Ende. Man darf es nur nicht so weit kommen lassen, dass man sich selbst zerstört damit. Ja, das ist richtig, aber wie soll ich das sagen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wofür ich irgendwas mache. Habt ihr denn noch am Ende irgendwie miteinander reden können? Nee, nur Sonntagmorgen. Also ich habe dann den Notarzt angerufen, sie hatte ja zu Hause schon Blut verloren. Ja. Ich schätze mal so ungefähr 1 bis 2 Liter. Ne? Und da habe ich sofort den Notarzt gerufen und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen. Und sonntags haben die gar nichts mehr mit ihr gemacht. Und montags, ich war dann sonntags noch 2-mal da und montags morgens bin ich hin, da war sie aber nicht da. Da hat man mir gesagt, sie hätte eine Magenspiegelung gemacht bekommen. Und da habe ich dann so lange gewartet, bis sie wieder auf dem Zimmer war. Und da war sie aber noch dermaßen betäubt und konnte kaum mit mir sprechen. Mhm. Und dann hat mir gesagt, ich soll wieder heimfahren, soll dann nachmittags nochmal wiederkommen. Da bin ich dann nachmittags wieder hingefahren. Und da war sie aber auch dermaßen, wie soll ich sagen, noch betäubt gewesen, dass ich überhaupt nicht mit ihr sprechen konnte. Habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass sie nochmal zweimal eine Magenspiegelung gemacht haben. Und das hat ihr Körper anscheinend nicht ausgehalten. Nun war sie ja sehr schwer krank. Meine Frau war schwer krank, ja. Genau, das ist richtig. Und so die Wochen und Monate vor ihrem Tod, obwohl man natürlich noch lange hoffte, aber dennoch lag ja der Tod so in der Luft, das Sterben. Ich habe es immer verdrängt, Domian. Ihr habt nicht miteinander geredet darüber. Doch, sie hat mir dann gesagt, als sie wusste, was los war, das ist ja auch noch das Problem. Wir haben das ja erst 3 Monate vorher erfahren, dass sie Krebs hatte. Ne? Was hat sie dir gesagt? Bitte? Was hat sie dir gesagt? Ja, da hat sie zu mir gesagt, also pass auf, wenn ich sterbe, such dir mal ganz schnell eine andere Frau. Du wirst alleine nicht klarkommen. Ne? Aber was für fand ich so, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da habe ich mit ihr geschimpft. Ne? Nee. Habe ich gesagt, was redest du denn da für ein Kacke? Ne? Werner, weißt du, dass ich das ganz toll finde? Dass das von ganz großer Liebe zeugt, dass sie das gesagt hat? Weißt du, wenn sie eine egoistische Frau gewesen wäre, dann hätte sie dir keinen anderen Mann, keine andere Frau mehr gegönnt. Aber sie hat, es war so eine große, selbstlose Liebe, dass sie dir das sogar gewünscht hat. Das finde ich sehr rührend und sehr toll von deiner Frau. Ganz toll. Aber das sagt mir auch, dass sie sich Gedanken um dich gemacht hat, dass sie sich Sorgen um dich gemacht hat und dass sie letztendlich natürlich sich gewünscht hat, dass du dennoch ein gutes Leben wieder irgendwann führen wirst. Dass du nicht vor die Hunde gehst. Das hat sie gewollt. Das höre ich aus dem Wunsch. Ja, das ist auch alles korrekt, aber... Aber du kannst es im Moment nicht. Du kommst nicht aus dem Kreis. Ich bin von fertig. Ich kann das gar nicht sagen. Ich bin schon am Überlegen. Ich finde, du musst am Überlegen. Wie es überhaupt weitergehen soll. Das sage ich dir ganz ehrlich. Pass auf, ich finde diese Idee mit dem Hospiz war ganz, ganz gut, aber ich kann schon verstehen, dass die natürlich nicht so generell immer... Trauergruppen aufnehmen oder jemanden Fremden von außen dann betreuen können, das übersteigt ja auch die Kapazitäten. Aber, aber die Idee dahinter steckt, nämlich, dass du irgendwo hingehst, wo du dir Hilfe holen kannst, die ist richtig. Und das musst du auch tun. Und wir machen uns jetzt mal im Hintergrund schlau. Je nachdem, wo du wohnst, was es da an Trauergruppen zum Beispiel gibt, an Trauerbegleitung, Trauerseminaren und so weiter. Das musst du machen. Du musst dorthin gehen, wo andere auch trauern, damit du unter gleichgesinnte Menschen kommst. Damit du aus deinem Hamsterrad rauskommst, in dem du gefangen bist. Du kannst das ja eine Weile machen, bis du vielleicht stabil genug bist und wieder alleine weiter kannst. Du brauchst jetzt Hilfe von außen. Und du bist bereit, das zu machen. Ja. Ja. Wenn es Sinn macht, auf jeden Fall. Du hast so einen Dialekt, ich schätze, so kann sein, Wiesbaden, so in der Gegend. Nee, ich wohne in Waltersburg. Das ist Neuwied, Bendorf, Koblenz, die Kante. Okay. So, da werden wir uns jetzt erstmal schlau machen, was da in der Gegend angeboten wird. Und das geben wir dir und dann bitte ich dich, das mal in Anspruch zu nehmen und auch mal hinzulaufen, hinzugehen. Mal gucken, wie es wird. Okay. Und hab das im Kopf. Das ist, glaube ich, die einzige Hilfe, die man als Schwertrauernder hat, dass man sich seinen lieben, verstorbenen Menschen vorstellt, dass der nur das Gute gewollt hätte für einen. Ja, die Leute sagen alle zu mir, Millionen Menschen, die haben dein gleiches Schicksal, wie du das auch hast. Ne? Ja, das hilft dir nicht weiter. Aber das ist nur so ein Spruch. Das ist Domian. Ich kenne genug Ehepaare, auch bei uns in der Bekanntschaft, die fetzen sich, bis sie Lappen fliegen. Ne? Und wir haben uns wirklich richtig geliebt. Auch wenn meine Frau, die war ja 64, als sie gestorben ist, aber wenn uns einer gesehen hat, wir sind bei Händchen spazieren gegangen und alles, das war... Ja, aber Werner, desto mehr Gewicht hat ja, das ist kein Spruch, wenn ich zu dir sage, dass deine Frau gewollt hätte, dass du wieder auf die Beine kommst. Das ist kein Spruch. Nein, das weiß ich auch. Ja. Ich kenne sie ja besser als du, ist logisch. Genau. Ich weiß auch, wie sie das gemeint hat. Sie hat damit auch völlig recht. Nur, ich kann es einfach du nicht im Moment. Ich lasse auch keinen an mich ran. Aber immerhin hast du hier angerufen und wir haben uns jetzt schon ausführlich unterhalten. Ich habe gedacht, ich spreche mal mit dir. Ja, und jetzt gucken wir da mal weiter und ich bitte dich aufzulegen. Wir melden uns gleich wieder und versorgen dich mit den entsprechenden Anschriften. Alles klar. Weiterleitung. Lieber Werner, viel, viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. So, meine Lieben. Hier ist Nicole und Nicole ist 39. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Nicole. Über was reden wir beide? Wir reden über meinen Sohn. Was ist denn da los? Ich habe schon jahrelang Probleme mit meinem Sohn. Und heute habe ich ihn an den Kragen genommen. Wie und alt? Wollte ihn rausschmeißen. Wie alt ist er denn? 19. 19? Ja. Und du wolltest ihn rausschmeißen, warum? Weil er mir einfach auf dem Kopf rumtanzt. Ganz von Anfang an normal. Ich habe ihn vor, Gott, da war er 13. Da habe ich ihn schon mal rausgeschmissen, richtig. Wohin hast du ihn da rausgeschmissen? Auf die Straße. Einfach auf die Straße, nicht in also mehr oder weniger. Ich habe schon geguckt, dass er irgendwo in so eine Aufnahmestation kommt. Mhm. Und dann ist er auch weggekommen in so eine Jugendgruppe. Weswegen hast du ihn damals rausgeschmissen? Weil es fing irgendwann an, dass er nicht mehr zur Schule gegangen ist und randaliert hat. Und es ging einfach nicht mehr. Bist du alleinerziehend? Da war ich dann mit einem Partner, aber nicht der Vater von ihm. Mhm. Und heute bist du alleinerziehend? Ich habe den Partner immer noch. Ach so, okay. Mhm. Und der Vater rennt da auch noch irgendwo rum. Aber der Vater ist halt drogenabhängig, Alkoholiker. Mhm. Beschreib doch mal ein bisschen die Situation heute, warum die für dich so bedrückend ist. Er lebt hier bei uns und hat hier auch ein gutes Leben. Ich tue alles für ihn und ich bekomme halt kein Kindergeld mehr, nachdem er irgendwann sowas wie eine Schule abgeschlossen hat. Und seitdem geht er immer mal bei Zeitfirmen arbeiten. Kriegt man kein Kindergeld mehr, wenn er eine Schule abgeschlossen hat? Ist das so? Weil ja, wenn sich das Kind da nicht drum kümmert, wegen Auszubildendenplatz oder irgendwie. Und immer diese Zeitarbeitsfirmen. Also er hat die, macht. Hat er den Abschluss oder hat er ihn nicht? Er hat sowas Ähnliches wie einen gleichgestellten Realschulabschluss. Okay. Er war 2 Jahre auf einer so einer Schule für schwer erziehbare Kinder, die dann halt mehr Praxis als Theorie machen. Mhm. So, im Moment, das heißt im Moment arbeitet er nicht kontinuierlich, nicht regelmäßig oder gar nicht? Nee, immer mal so 2-3 Monate bei irgendeiner Zeitdauer. So rum. Mhm. Und das ändert sich auch immer ganz schnell wieder. Er wohnt bei euch in der Wohnung, hat sein eigenes Zimmer. Ja. Ich vermute, dass du kochst für ihn. Natürlich, ich mache alles für ihn. Du wäschst die Wäsche und du putzt das Zimmer? Nee, das mache ich nicht. Das machst du nicht? Also das Zimmer putze ich nicht mehr. Mhm. Aber ich koche und tue und mache alles für ihn. Mhm. Gibst du ihm auch Geld? Ja. Wie viel im Monat? Na, ich stecke ihm immer mal einen Zehner zu. Wie viel kommt da so zusammen? Naja, ich denke mal so 60 Euro im Monat, mhm, bestimmt, mal eben so. Wie ist es so bei dir um die Finanzen bestellt? Ich bin nur 3/4 beschäftigt. Mhm. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Krankenhaus. Ich bin Sterilisationsassistentin. Ja, ja. Aber auch schon seit 10 Jahren in einem gleichen Job. Mhm. Und dein Partner, was macht der? Mein Partner ist im Lager. Mhm. Und verdient halt das meiste Geld. Ja, gut, aber ihr seid eben auch keine reichen Leute, wo ihr das locker mal alles immer ihm hinblättern könntet. Nein, nein. Nein. Überhaupt nicht. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deinem Partner und ihm? Nicht mehr so gut. Es war mal immer ganz toll. Also am Anfang hat mein Partner mich total unterstützt, hat alles mitgemacht. Wie gesagt, mein Sohn war auch, wie gesagt, dann 2 Jahre mal in einer Einrichtung, mhm, in einer WG. Und da ist er auch rausgeflogen. Und dann ist meine Mutter gestorben und dann in der Zeit habe ich ihn dann zurückgeholt, weil das passte gerade, da ist er rausgeflogen. Mhm. Und dann ging es mir halt nicht gut, da habe ich ihn wieder zu mir geholt. Ja. Und jetzt bei so aktuellen Streitereien, wie steht dein Partner? Welche Rolle hat er? Der steht jetzt gar nicht mehr gut da, weil er will es halt nicht mehr. Er will ihn nicht mehr in der Wohnung haben? Nein, er will nicht mehr draufzahlen. Darum geht's. Achso, dein Partner will nicht mehr draufzahlen. Genau, weil ich kriege halt, wie gesagt, kein Kindergeld mehr. Ja. Und mein Sohn zahlt halt auch nicht mehr, weil er halt auch nie konsequent bei irgendeiner Firma ist. So, 19 Jahre, ja, jobbt mal so ein bisschen, lässt sich von der Mutter letztendlich aushalten. Wie ist, Stichwort, wie ist es mit Drogen und Alkohol? Also er kifft. Alkohol ist kein Problem. Gar nicht. Kiffen halt extrem. Und warum, was ist nun heute besonders passiert, dass du sagst, ich wollte ihn rausschmeißen? Weil er uns heute mal Geld geben sollte, was er halt 3 Monate nicht gemacht hat. Und dann sollte er uns mehr Geld geben, als er sollte oder er gedacht hat. Ja, und dann hat er mich wieder angefahren, wieso bist du noch wach und wieso musst du mich jetzt anmachen? Und dann hat er mich halt wieder beleidigt und dann habe ich ihn dann krank genommen. Ich sage, weißt du was, und jetzt gehst du raus. Ich sage, jetzt reicht's. Wie hat er dich denn beleidigt? Ja, dein Vater, also mein Vater, der macht das ja auch und da kriege ich ja auch immer Geld und so. Und da kriegt er aber überhaupt nichts. Von dem kriegt er gar kein Geld. Ja, aber wie hat er dich denn beleidigt? Was hat er zu dir gesagt? Ja, ich bin auch nicht besser und ich sollte mal gucken, was ich für ein Leben führe. Und dabei führen wir ja ein normales Leben. Hast du ihn jetzt rausgeschmissen? Definitiv? Nee, er sitzt in seinem Zimmer. Ich kann das nicht. Weil der fässt mich dann ja auch an und guckt mich an. Also da habe ich Angst. Achso, du hast Angst, dass der dir gewalttätig gegenübertritt? Ja. Das heißt, er könnte dir auch eine scheuern, wenn es hart auf hart käme? Ja, locker. Hat er das schon mal gemacht? Bei mir nicht, aber mein Partner hat schon mal ihn dann an der Wand gesetzt, weil er auf mich losgegangen ist. Also ich glaube nicht, dass er mich schlägt, aber... Aber es ist kurz davor und du hast ja auf jeden Fall Angst davor, was ja schon schlimm genug ist, wenn man als Mutter Angst davor hat, dass man von dem eigenen Sohn geprügelt wird. Ja, und ich weiß auch nicht, wie ich den hier rauskriege. Wie stellt er sich denn so sein weiteres Leben vor? Bei Muttern. Bei Mutter, natürlich. Fast schon ein Klassiker, wie oft ich das jetzt schon gehört habe, sowohl hier als auch so im bekannten Umfeld. So, dass so 18-, 19-Jährige völlig bräsig und fett wie die Maden zu Hause sitzen, nichts machen, sich aushalten lassen von den Eltern und dann immer frech werden, wenn die Eltern sagen, so geht das nicht. Ich vertrete ja wirklich eine sehr harte Linie. Also, ja, wenn es irgendwie. Wie? Ja, das ist das Problem. Wie? Wie? Aber genau. Auf jeden Fall würde ich ihm keinen Pfennig mehr geben. Ich weiß auch nicht, wie. Wenn du ihn vor die Tür setzen würdest, was wäre dann? Ich weiß, ich glaube, ich hätte Angst, dass er Randale vor der Tür macht. Wir wohnen ja halt in so einem Haus, hier wohnen viele ältere Leute. Und ich glaube, der würde hier randalieren. Vor der Tür. Um mir halt. Oder er würde das Auto von uns kaputt machen. Ja, verstehe. Die Sorge haben die Leute auch immer. Gibt es irgendeine Respektsperson, die ihr auch respektiert, die man einschalten könnte, die vielleicht mit Worten versuchen könnte zu vermitteln? Das habe ich vorhin gemacht, als wir uns so in der Haare hatten, habe ich gleich meine Schwester angerufen, dass sie das hört. Aber da war auch nicht. Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, habe ich das Recht, ihn vor die Tür zu setzen? Ja, das ist auch immer sehr schwierig, ob man das überhaupt darf. Also ich guck, wenn man immer dieses, also ich nenne das Hartz-IV-TV, dieses Nachmittags-TV, wenn man guckt, da ist das immer so einfach. Ich mache mal folgenden Vorschlag, Nicole. Also dass man da was unternehmen muss, ist klar. Ich finde auch, dass man da so hart wie irgend möglich sein soll in so einem Fall, finde ich auf jeden Fall, ohne Wenn und Aber. Wie man das am geschicktesten macht, weil du hast ja berechtigte Ängste, werden wir uns jetzt mal schlau machen. Vielleicht gibt es die eine oder andere Beratungsstelle, zu der du gehen könntest und die sind wahrscheinlich mittlerweile versiert in solchen Fällen. Die könnten dir dann entsprechende Tipps geben. Also ich hatte ja mal vor 2 Jahren, also wo ich ihn rausgeschmissen hatte und er dann in dieser Einrichtung war und wo er dann wieder hergekommen ist. Danach hatte ich ja eine ganz tolle Beraterin und die hat uns ja auch irgendwie wieder zusammengebracht. Gibt es die Beraterin noch? Das weiß ich nicht, aber also das ist ja vom Jugendamt, mhm, und die sind ja nicht mehr für uns zuständig, mhm, weil er ja nun nicht mehr, ja, Jugendlicher, genau, ist. Ja. So, deswegen muss da müssen wir mal gucken, was für dich und für euch die beste Beratungsebene wäre. Auf jeden Fall lass es nicht mit dir machen. Zeig dem Grenzen. Ja. Ich glaube, das hat der bisher so gelernt, dass der sich das alles herausnimmt und entsprechend auch auftritt. Ja, ich wollte mal alles wieder gut machen, so. Ja, ja, ich verstehe schon. Mhm. So, Nicole, wir machen uns mal schlau und melden uns gleich bei dir. Ja, das wäre toll. Machen wir sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und um 1.52 Uhr bin ich bei Kevin und Kevin ist 26. Guten Morgen, Kevin. Ja, hallo, Domian. Hallo, Kevin. Hi. Was ist dein Thema? Ja, und zwar geht es um das Thema, das jetzt gerade schon irgendwie seit einer Woche durch die Medien geht, ob wir den Begriff Neger aus Kinderbüchern streichen sollten. Mhm. Und ich finde es irgendwie ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass vermeintlich gebildete Redakteure in den Feuilletons von der Zeit oder Spiegel, wie auch immer sie heißen, meinen, das würde die Sprachkultur von uns in den Abgrund treiben, wenn wir eben solche Begriffe aus Kinderbüchern, mhm, streichen. Ich weiß, im Spiegel war, glaube ich, auch ein Essay oder ein Kommentar dazu letzte, ja, Woche im Spiegel Online. Ja. Bist du betroffen? Bist du farbiger? Ich bin dunkelhäutig. Ja. Mein Vater ist weiß, ja, meine leibliche Mutter schwarz. Ja. Ich bin aber selber relativ dunkel. Ich bin gerade auch etwas erschrocken. Darf man denn farbig sagen? Auch nicht mehr, ne? Ich glaube, es ist keine Frage von dürfen, aber... Naja, aber man ist ja mittlerweile schon ganz verstört. Und also mit dem Neger gebe ich dir recht. Andererseits geht es mir mittlerweile auch tierisch auf die Nerven, diese überpolitische, korrekte Aussprache von allem. Du darfst ja schon nicht mal, Fußgängerampel sagen, dann kommen die Feministinnen, das muss aber Fußgänger- und Fußgängerinnenampel heißen. Ich weiß, was du meinst, aber ich denke nicht, dass es ein Thema von Political Correctness ist. Da hat jeder eine andere Meinung dazu. Ich verstehe auch, was du meinst gerade. Wo es mir darum geht, ist einfach, es ist so eine Frage, für mich, bei diesem Begriff ist es für mich eine Frage von Respekt und Empathie. Hm. Und wenn man einfach mal die Betroffenen befragen würde, was bisher in den Feuilletons nicht passiert ist, ja, würde keiner von denen sagen, ja, finde ich super, finde ich korrekt. Ja. Und was ich nochmal betonen möchte, ist einfach, es geht, wie gesagt, um Kinderbücher, mhm, wie die kleine Hexe, mhm, die eben ein Zielgruppenalter von 2 bis 10 Jahren haben. Mhm. Wir reden nicht jetzt von historisch wertvollen Texten von Brecht oder Ähnlichem, ja, wo ein Moor oder ein Neger vorkommt, ja, wo du mit Schülern erarbeiten kannst, die auch im Alter sind, um reflektieren zu können. Mhm. Regt sich allein die Begrifflichkeit Neger auf? Nein, mich regt die Diskussion auf. Ich finde es peinlich, dass wenn heute in den USA, die ja nun wirklich zu einem der rassistischsten Ländern gehören, zum zweiten Mal ihren ersten schwarzen Präsidenten wiedervereinigen, mhm, wir noch so eine Diskussion führen müssen. Mhm. Dieser Begriff also ich geb dir, mit der Literatur zu nein, tun. Nein, ich verstehe. Ich gebe dir auch vollkommen recht, was jetzt diesen Begriff anbelangt. Aber ich sage auch nochmal auf der anderen Seite, dass mir das alles zu überzogen ist. Ich hatte neulich ein Gespräch, da ging es um Sinti und Roma. Und mhm, dann rutschte der Anruferin und mir auch das Wort Zigeuner raus. Lieber Himmel, kein Mensch meint das doch diskriminierend und böse. Natürlich. Wobei ich das natürlich alles verstehen kann, dass man da eine Linie reinbringen muss und dass man da vorsichtig sein muss und dass auch in Kinderbüchern nur wirklich das Wort Neger, was mit so viel Demütigung und Verletzung verbunden ist in der Vergangenheit, das hat da nichts zu suchen, gebe ich dir völlig recht. Aber es ist so schwer, so eine Linie zu ziehen. Ich bin schon beschimpft worden hier in der Sendung, dass ich das Wort Behinderte gebrauchte. Nein, sie dürfen nicht mehr sagen Behinderte, sie müssen sagen Menschen mit Handicap. Und irgendwann darf man auch nicht mehr Menschen mit Handicap sagen, dann haben sie noch eine andere Formulierung. Ja, aber Domian, sei mir nicht böse, aber da gehst du jetzt wieder auf das Thema Political Correctness. Mhm. Das ist nicht, was ich meine. Für mich hat es nichts damit zu tun. Mhm. Ich denke, es ist, einige von den, wie ich schon gesagt hatte, von den Redakteuren haben das eben auch so bezeichnet, dass mit dem Begriff Neger ja eigentlich nichts Böses gemeint ist. Und wenn wir doch Negerküsse hatten in unserer Jugend, kann es doch kein böser Begriff sein. Gerade, weil es gerade passend ist, heute ist ja der Hans-Jürgen Massakowi gestorben, von der Autor von Neger, Neger, Schornsteinfeger. Genau, ja, ja. Er hat den Titel ja ganz bewusst gewählt. Weil er groß gelitten hat darunter. Genau. Ja. Also ist es einfach unwahr zu sagen, dass der Begriff nie negativ belegt war. Nee, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gerade gesagt, gerade dieser Begriff ist mit ganz viel Leid und Demütigung und Elend verbunden. Der Begriff Neger. So habe ich es gerade gesagt. So meine ich es auch. Mhm. Ich würde ja auch keinen Menschen Neger mehr nennen. Aber gestatte mir, dass ich meine kleinen Schaumküsse noch Negerküsse nenne. Die nenne ich auch weiter Negerküsse. Da meine ich aber gar nichts, da habe ich gar nichts mehr am Hut mit einem Menschen. Nee, wie du das machst, das ist ja völlig dir überlassen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir, es ist ja nicht so, dass jetzt hier ein Gesetz erlassen wird. Nein, ich verstehe deinen Blick. Untersagt, den Begriff zu verwenden. Nein, du hast ja vollkommen recht. Jeder zeichnet sich ja selber dadurch aus, wie er sich ausdrückt, würde ich sagen, oder? Ja, und wo ich dir nur komplett recht gebe, ist, dass man gerade bei Kindern da vorsichtig sein muss, weil da werden so die Weichen schon gestellt, wie die Menschen später dann mal ticken. Und dass ein Wort Neger in einem Kinderbuch nichts zu tun hat, bin ich völlig auf deiner Seite. Müssen wir gar nicht diskutieren. Verstehe ich das Feuilleton auch nicht. Okay. Dann sind wir uns da einig. Immerhin. Bitte? Dann sind wir uns da immerhin einig. Ja, natürlich, ja. Kevin, danke für diese Wortmeldung, die mal so ganz aus dem Rahmen unserer Thematik fällt. Sehr gut. Darf ich noch liebe Grüße an die Twitter-Gemeinde senden? Sehr gerne. An die Vernünftigen. Und ich soll dir den Wunsch noch ans Herzen tragen, dass du vielleicht neben der Postecke vielleicht auch noch die Tweets mit einbeziehen könntest. Da haben wir jetzt in der Tat schon vorige Woche drüber nachgedacht, dass wir da was machen. Also schöne Grüße an Twitter. Aber natürlich auch schöne Grüße an Facebook. Okay. Kevin, schön, dass du angerufen hast. Alles Gute. Dir auch. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, das war die erste Sendung in dieser Woche in der Technik. Friedrich Marquardt. Morgen Freitemennacht, Mittwoch. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag haben wir das Thema Lebenslüge und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, ob ihr eine ganz große Lüge mit euch herumtragt, die euch vielleicht das ganze Leben schon zu einer schweren Gewissenslast wurde. Das ist das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, morgen freie Themennacht wie immer, dienstags. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ich bin gespannt. Ciao.